Professor van Dusen auf Hannibals Spuren. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Keine Regel ohne Ausnahme. Die außergewöhnliche, schier unglaubliche Affäre um das mörderische Elefantenrennen quer durch die Alpen fängt schon vor dem Anfang an, mit einem sogenannten Prolog, nicht im Himmel wie beim Kollegen Goethe, sondern in womöglich noch erhabeneren Regionen, in den luxuriösen Räumlichkeiten des exklusiven Globetrotter-Clubs zu London. Es ist Sonntag, der 29. November 1903, kurz nach 10 Uhr abends. Sir Patrick Lafferty, der allseits bekannte Abenteurer und Weltenbummler, der Irre Ire, wie die volkstümliche Presse ihn zu titulieren pflegt, hat soeben seinen hochinteressanten Vortrag beendet. Allmählich ebbt der rauschende Beifall ab. Der Präsident des Clubs, Lord Merrows, erhebt sich. Ich bin ganz sicher, im Namen aller Clubmitglieder zu sprechen, wenn ich Ihnen, Sir Patrick, meinen tief empfundenen Dank für diesen äußerst gelungenen Abend ausdrücke. Als Sie 1901 barfuß den gewaltigen Kilimandscharo erklommen, als Sie im Vorjahr die eisige Beringstraße im Tretboot überwanden, da glaubten wir, diese herausragenden Beispiele von Kühnheit und Wagemut seien nicht zu überbieten. Doch Sie, Sir Patrick, haben uns mit Ihrem diesjährigen Unternehmen eines Besseren belehrt. Jawohl. Auf dem Hochrad durch die Wüste Gobi. Hoch, Sir Patrick! Herr Bravo! Und wie haben Sie es uns nahegebracht, Sir Patrick? In Ihrer offenen, unverfälschten, ungekünstelten Art. Jawohl, ja. Hört, hört! Auch meine Wenigkeit und Professor van Dusen waren dabei. In der ersten Reihe. Als hochgeschätzte Ehrengäste bei freiem Eintritt und freien Getränken. Weil van Dusen ein paar Wochen vorher im Globetrotter-Club den Mord an Sir Roderick Spargo aufgeklärt hatte. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, der mysteriöse Fall mit dem Bauchredner und der schwarzen Medizinfrau. Und nun, Sir Patrick, zu einer Frage, die, wie ich wohl annehmen darf, allen Mitgliedern auf den Nägeln brennt. Welches Wagestück gedenken Sie im kommenden Jahr auszuführen? Ja, diesmal beeindruckend. Also, ich werde mir einen Elefanten besorgen und mit dem gehe ich über die Alpen von Frankreich nach Italien. Auf Hannibals Spuren sozusagen. Sehr interessant. Finden Sie, Milord? Sie nicht, Mr. Blood. Offen gesagt, Milord, ich bin enttäuscht. Ich hatte etwas anderes erwartet. In der Badewanne durch die Niagara, mit einem wilden sibirischen Tiger über das Dach der Welt, etwas in der Art. Aber die Alpen mit einem friedlichen Dickhäuter, wo bleibt da das Risiko, das Besondere? Ich fürchte, Sie werden alt, Lafferty. Wer sich da einmischte, war der ehrenwerte Mr. Bessel Blott, Mitinhaber des Bankhauses Blott, Blott und Bankers in der City. Ein kleiner Mann, kahl, bleich, sesshaft. Das ganze Gegenteil des hochgewachsenen, sonnengebräunten, kantigen, rothaarigen Sir Patrick. Und vielleicht gerade deshalb der Intimfeind des wagemutigen Iren. Mit einem Elefanten über die Alpen, du lieber Gott, was ist das schon? Das kann jeder. Ach, wirklich, Blott? Was will ich sagen? Jeder? Jeder, sogar meine Tante Agathe, und die hat Rheuma. Ich habe nicht die Ehre, Ihre Frau Tante zu kennen. Aber ich kenne Sie, Blott. Und ich bin sicher, Sie schaffen das nicht. Glauben Sie, Lefferty? Ja, das weiß ich. Sie kommen doch nicht mal mit einem Pudel über die Regentstraße. Dass Sie mit einem Pudel über die Regent Street kommen, Blott? Dass ich im kommenden Frühjahr nach der Schneeschmelze mit mindestens einem Elefanten die Alpen auf Hannibals Route überqueren und Italien vor Ihnen erreichen werde. Das schaffen Sie nie, Blott. Was wollen Sie ansetzen, Lefferty? Alles, was ich besitze, Blott. Mein Landgut in der Grafschaft Wicklow, mein Haus in London, mein Aktienpaket in Ihrer Bank. Gehört alles Ihnen, Blott, wenn Sie mich schlagen. Wenn nicht, wenn ich mit meinem Elefanten zuerst in Italien ankomme. Ja, Lefferty. Dann finanzieren Sie mir mein Unternehmen im übernächsten Jahr. Abgemacht. Sie sind Zeuge, Lord Melrose. Mit Vergnügen, Gentlemen. Übrigens, Sir Patrick, was haben Sie denn 1905 eigentlich vor? Ein alter Traum, Milord. Ich will zum Nordpol. Hört. In einem Luftschiff. Unglaublich! Kalte Füße, Lott. Ganz und gar. Top, die Wette gilt. Abgemacht. Soweit die historische Wette im Globetrotter-Club. Soweit der Prolog. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt fangen wir an. Ein halbes Jahr später, Sonntag, 22. Mai 1904, nachmittags, am Fuß der französischen Alpen nahe der Stadt Grenoble. Spüren Sie es, mein lieber Hedge. Spüren? Was, Professor? Na, wie er weht, mein lieber Hedge. Wer weht, Professor? Der Hauch der Geschichte, mein Mensch. Ach, der? Wissen Sie, Professor, alles, was ich spüre, ist der Föhn. Mein lieber Hedge, Sie sind und bleiben ein Banause. Macht es denn nicht den geringsten Eindruck auf Sie, dass wir uns an wahrhaft welthistorischer Stätte befinden? Über diese Straße zu unseren Füßen zog vor genau 2122 Jahren der große Hannibal mit seinen Heerscharen. Hannibal? Ein Freund von mir hatte mal einen Hund. Er hieß Hannibal. Labrador, nettes Tier, aber ein richtiger Mottenpfiffi. Und gestunken. Haben Sie die Güte, mein lieber Hedge, mich mit Ihren abgeschmackten kynologischen Reminiszenzen zu verschungeln. Ich wollte den Professor nur ein bisschen ärgern. Natürlich wusste ich genau, was er meinte. Hannibal, Feldherr aus Karthago, war damals über die Alpen marschiert mit 45.000 Mann und 37 Elefanten, um die Römer in Italien anzugreifen. Man nennt das den Zweiten Punischen Krieg. Deshalb war ich ja hier, wegen Hannibal. Genauer, wegen der Wette im Globetrotter-Club. Über das Elefantenrennen auf Hannibals Spuren wollte ich für den Daily New Yorker berichten. Bekanntlich ist Hutchinson Hedge nicht nur Van Dusen-Assistent, er ist auch und vor allem Reporter. Wie gesagt, deshalb war ich von Monte Carlo nach Grenoble gefahren. Professor Van Dusen war mitgekommen, weil ihm grundsätzlich egal ist, wo er gerade steckt. Denken kann er überall. Kriminologisieren auch. Und das war gut so. Sein nächster Fall stand nämlich direkt vor der Tür. Um auf Hannibal zurückzukommen, mein lieber Hedge. Professor, was war das? Ein Schuss, mein lieber Hedge. Aus einem kleinkalibrigen Karabiner, sofern mein Ohr mich nicht täuschte. Ich meine nicht den Schuss, Professor. Ich meine das danach, dieses urige Geräusch. Urig? Elefantisch wäre der korrektere Ausdruck. Handelte es sich doch um den charakteristischen Zorneschrei des Elephas Asiaticus. Ein Elefant? Bei Grenoble? Da muss einer der beiden schon hier sein. Wohin, Professor? Ein Schuss fiel, mein lieber Hedge. Womöglich erinnern Sie sich. Es scheint dringend geboten, die Situation jenseits der Straßenbiegung in Augenschein zu nehmen. Kommen Sie! Um Ihnen die Szenerie zu verdeutlichen, meine Damen und Herren, wir befanden uns auf einer Landstraße vor Grenoble. Rechts der Fluss Isère, links Geröll, Kiefern, Felsen. Im Hintergrund die Alpen. Vor uns eine Kurve um eine Kiefernschonung. Dahinter war der Schuss gefallen und dahin liefen wir, der Professor und ich. Wir bogen um die Ecke. Links, knapp 100 Meter entfernt, stand ein großer Elefant an einer Felswand. Er war offensichtlich aufgeregt, sah nach oben, schüttelte den Kopf, trompetete. An der Straße lag ein Mann. Van Dusen beugte sich über ihn. Blut. Eine Schusswunde an der rechten Schläfe. Kleines Kaliber, wie ich vermutete. Tot? Auf der Stelle, mein lieber Hedge. Rote Haare. Der Tote ist rothaarig, Professor. Ohne jeden Zweifel, mein lieber Hedge. Ihnen erscheint diese Tatsache von Bedeutung? Weshalb? Wegen Sir Patrick Lafferty, Professor. Weil der auch rothaarig ist. Und deshalb habe ich gedacht, der Tote ist Sir Patrick. Aber er ist es nicht. Er sieht ihm nur ähnlich. Eben wegen der roten Haare. Papa? Papa? Was ist geschehen? Eine junge Frau bog um die nächste Krümmung der Straße. Rothaarig, gut aussehend, vielleicht ein bisschen zu auffällig angezogen. Und noch auffälliger war, was sie an einem Strick hinter sich herzog. Ein Elefant. Noch einer. Der Herr war aber viel kleiner als der andere, der noch immer am Felsen herumtrompetete. Friedlicher war er auch. Er blieb ganz ruhig stehen, als seine Führerin den Strick losließ, sich neben die Leiche hockte und jammernd die Hände rang. Ich versuchte ihr zu helfen mit guten Worten und echtem schottischen Whisky aus meiner Taschenflasche. Nach ein paar Minuten hatte sie sich so weit gefasst, dass sie uns informieren konnte. Sie hieß Estelle Dupont. Der Tote war ihr Vater Pierre Dupont mit Namen. Aber in der Menagerie nennen wir uns Pontini. Pepe und Stella Pontini. Menagerie? Ja, wir arbeiten bei der Arche Noah, eine reisende Tierschau. Vielleicht haben Sie uns ja schon mal besucht. Unwahrscheinlich, Mademoiselle. Wir sind zuständig für Magnum und Piccolo. Magnum? Piccolo? Unsere beiden Elefanten. Hier der Kleine, das ist Piccolo, und der Große da hinten... Heißt Magnum, ich verstehe, Mademoiselle. Heute Mittag sind wir in Grenoble angekommen, und weil Magnum und Piccolo es sehr nötig hatten, da sind wir gleich mit ihnen zum Baden gegangen. Pa und ich an die Isère. Ein Stück weiter, da ist das Ufer so flach, dass man gut ans Wasser kommt. Piccolo badet so gern, wissen Sie. Er wollte überhaupt nicht raus, und darum ging Papa schon mal voran mit Marken. Ich hörte einen Schuss und... Oh, Papa! Mein armer Papa! Was hat Marken nur? Warum ist er so wild und... Was sucht er da am Felsen? Ganz offensichtlich hat der Elefant den Mörder seines Herrn verfolgt. Bis dieser mit bemerkenswerter Agilität jene Wand erklomm und sich der Rache des erzürnten Tieres durch schleunige Flucht in die Felsen entzog. Ich muss ihn beruhigen. Sie, Monsieur... Meinen Sie mich? Machen Sie sich nützlich. Halten Sie Piccolo so lange. Man tut, was man kann. Ich hielt Piccolo. Estelle kümmerte sich um Magnum und Professor Van Dusen kroch derweil im Geröll herum. Es dauerte nicht lange und er wurde fündig, an einem Felsblock etwa 5 Meter von der Straße entfernt. Heureka, mein lieber Hedge. Gratuliere, Professor. Und was haben Sie gefunden? Ich ging aus von der fundierten Annahme, eine gedachte gerade Linie von der Leiche des Opfers zur Position des Elefanten müsse den Standort des Schützen schneiden. Und voilà, hier ist er, mein lieber Hedge. Hier, genau hier befand sich der Mörder. Von dieser Stelle aus hat er hinter dem Felsen verborgen auf Dupont geschossen. Wenn Sie das sagen, Professor. Hier meine Beweise. A, die ausgeworfene Patronenhülse Winchester 22 Automatik. Ein nicht eben häufiges Spezialkaliber, welches auf eine ungewöhnliche Waffe schließen lässt. Hochinteressant. Und B? B, dieser Putzlappen hier, den der Mörder auf seiner überstürzten Flucht vor dem Elefanten zurückließ. Riecht nach Öl, wie man es zur Reinigung von Handfeuerwaffen zu benutzen pflegt. Und nach Parfum. Ach was? Ja, ein Hauch von Duft, kaum wahrnehmbar. Fleur du Mal von Fior, wenn ich nicht irre. Sie, Professor, irren unmöglich. Also eine Mörderin? Nicht unbedingt, mein lieber Hedge. Hierzulande stellt der Gebrauch artifizieller Wohlgerüche keineswegs nur ein Privileg des weiblichen Geschlechts dar. Apropos, Mademoiselle Dupont? Ja? Würden Sie sich freundlichst nach Grenoble bemühen und die Polizei verständigen? Estelle würde. Und zog auch gleich los mit Piccolo und mit Magnum, der sich inzwischen abgeregt hatte. Sie war nur kurz die elefantenlose Zeit auf der Landstraße. Gerade als Van Dusen auf der Suche nach weiteren Spuren wieder ins Gelände abwandern wollte, trottete ein großer, grauschwarzer Elefant um die Biegung mit einem hochgewachsenen, rothaarigen Mann auf dem Rücken. Unglaublich, hier musste irgendwo ein Nest sein. Monsieur, ici die Straße, la rue. Nein, na gut, ici la route à Grenoble, s'il vous plaît. Sir Patrick Lafferty, diesmal sind Sie es wirklich. Mr. Hedge, und das ist auch Professor Van Dusen. Hallo, Sir Patrick. Na sowas, was machen Sie denn hier? Der Professor untersucht einen Mord und ich warte auf Sie, Sir Patrick. Jedem das Seine. Auf mich warten Sie, Mr. Hedge? Und auf Mr. Blott. Ich will Sie nämlich interviewen für meine Zeitung. Jetzt? Gleich? Wann, wenn ich jetzt? Wo, wenn ich hier? Also, wenn Sie das so sehen, Mr. Hedge. Alte Reporterweisheit, Sir Patrick. Was unsere Leser in erster Linie interessieren dürfte, ist Ihr Elefant. Woher haben Sie ihn? Gekauft, Mr. Hedge. Bei der Tierhandlung Massarini in Marseille. 12.000 Francs hat er mich gekostet. Ich habe ihn Hannibal getauft. Wie gefällt er Ihnen, Mr. Hedge? Naja, nicht gerade eine Schönheit. Mit seinem flachen Kopf, den großen Ohren und der konkaven Einkerbung im Rücken. Ein typisches Beispiel der Spezies Elephas africanus. Ein robustes Tier, wie scheint. Das wollen wir doch hoffen, Professor. Immerhin muss er mich über die Alpen tragen. Was, Hannibal? Welche Route werden Sie einschlagen, Sir Patrick? Natürlich die Route, auf der Hannibal damals marschiert ist. Ich habe mich erkundigt. Bei Professor Perrin in Paris. Augenblick. Von Grenoble immer an der Isère lang bis Pontcharrat. Dann weiter am Arc über Épierre und Saint-Jean-de-Maurienne nach Modane. Und von Modane über den Col de Clapiers nach Italien. Wenn alles gut geht, bin ich in spätestens einer Woche da. Sagen Sie, Mr. Hedge, haben Sie irgendwas vom Blott gehört? Bisher nicht, Sir Patrick. Und Sie? Ich auch nicht. Er ist verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Keiner weiß, wo er steckt und was er vorhat. Vermutlich nichts Gutes. Sir Patrick, halten Sie es für möglich, dass Ihr Konkurrent Ihnen nach dem Leben trachtet? Lord, mich ermorden? Also wissen Sie, Professor, ich traue dem Kerl ja eine Menge zu, aber das denn nun doch nicht. Wie kommen Sie darauf? Ruhig, Hannibal! Ruhig! Die Staatsgewalt in Form einer klapprigen Kutsche und dreier rotgesichtiger Landgendarmen. Das Kommando führte Brigadier Mouton. Und der machte seinen Namen alle Ehre. Mord? Ich bitte Sie, Monsieur. Ich weiß, was ich sage, Brigadier. Ich bin Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Hedge! Tut mir leid, Professor. War kurz mal weggetreten. Augustus van Dusen, bekannt unter dem Nom de Guerre, die Denkmaschine, exorbitanter Wissenschaftler und extraordinärer Amateurkriminologe. Sagt mir nichts, Monsieur. Hemoreau, Lanson. Steht da nicht rum. Packt die Leiche in den Wagen. Das ist kein Mord, Monsieur le Professeur. Glauben Sie mir. Ein simpler Jagdunfall. Da spaziert ein Sonntagsjäger mit seiner Flinte durchs Gelände, will einen Berghasen schießen oder eine fette Drossel, sieht was, legt an, drückt ab und trifft aus Versehen einen unglücklichen Zeitgenossen, der zufällig des Weges kommt. Passiert immer wieder. C'est la vie. Fertig, Moreau? Dann wollen wir mal. Sie entschuldigen uns, Monsieur, das Abendessen wartet. Am gleichen Tag, abends um 8. Speisesaal des Grand Hotel Prima zu Grenoble. Um diese Jahreszeit war das Hotel so gut wie leer. Zum Diner an der Table d'Hôte hatten sich nicht mehr als ganze 5 Gäste eingefunden. Alle waren beschäftigt. Professor van Dusen dachte nach, Sir Patrick langte kräftig zu, ich tat desgleichen, und die nette junge Frau zu meiner Linken las in einem dicken Wälzer über die Flora der alpinen Regionen. Eine stille, friedliche Szene werden Sie denken, meine Damen und Herren, doch dem war nicht so. Rechter Nachbar redete für uns alle. Fragen Sie am Montmartre, wen Sie wollen, Mesdames, Messieurs. Jeder. Aber auch jeder wird Ihnen sagen, Octave Caprice, oh la la. Ein Teufelskerl, dieser Octave Caprice. Er trinkt wie der Teufel, er liebt wie der Teufel, er malt wie der Teufel. Ja, und was malen Sie, Monsieur? Ja, was malt Octave Caprice, Mesdames, Messieurs? Malt er ölige Porträts fetter Bourgeois? Malt er wohlfeile nackte Weiber? Malt er tote Stillleben? Na, dann lieber nackte Weiber. Malt er dumpfe Historienschinken? Jamais, Mesdames, Messieurs. Octave Caprice malt das Leben. Ach. Octave Caprice malt die Natur. Octave Caprice malt das Tier. Das feurige Ross. Das sanfte Rind. Das nützliche Schwein. Den treuen Hund. Die eigenwillige Katze. Ach. Das törichte Huhn. Den gewichtigen Elefanten. Warum nicht, Monsieur? Auch diesen. Octave Caprice malt jedwedes Tier mit Hingabe und Perfektion. Preise nach Größe, von 200 Francs aufwärts. Oh la la. Genauso hatte ich mir einen Pariser Maler vorgestellt. Lange schwarze Haare, blasses Gesicht, dünner Schnurrbart, Samtanzug, Farbflecke an den Fingern. In die Alpen war er gekommen, um das scheue Murmeltier in seiner natürlichen Umgebung zu malen. Bisher hatte er noch keins entdeckt, obwohl er den ganzen Nachmittag in den Felsen herumgeklettert war, mit seinem Farbkasten und seiner Staffelei. Interessant, Und noch interessanter war, dass der großmäulige Monsieur Caprice intensiv duftete. Nach Fleur du Mal aus dem Hause Fior. Das gleiche Parfum benutzte übrigens auch Mademoiselle Renard, meine stille Nachbarin zur Linken. Und auch sie war am Nachmittag allein durch die Gegend gestreift, mit einer Botanisiertrommel. Sie müssen wissen, Monsieur, ich suche Alpenpflanzen. Mhm. Edelweiß, Berghahnenfuß, Alpenglöckchen. Mhm. Im Auftrag des Botanischen Instituts an der Sorbonne. Sie sind Botanikerin, Mademoiselle. Mhm. Wo haben Sie veröffentlicht? Oh, Sie überschätzen mich, Monsieur. Ich bin nur eine einfache Pflanzensammlerin. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Ah, die Flora. Charmant auf ihre Art, ganz ohne Frage. Aber wenn Sie Octave Caprice fragen, Mademoiselle, wird er Ihnen offen und ehrlich sagen, was tut sie denn schon groß, die Flora? Sie steht herum, sie wächst, sie blüht, sie verblüht, wie monoton. Dagegen die Fauna? Oh la la. L'ultima di maggio, un bel mattino, terra fresca rosa. Se n'andava la bella allo giardino, t'aventi da miselle accompagnata. Con la beltà del suo splendente volto, con la beltà del suo splendente volto. Nach dem Essen zog es Van Dusen an die frische Luft. Er wollte die Menagerie Arche Noah aufsuchen, die ihre Wagen auf dem Platz einer Rennbahn abgestellt hatte, nicht weit vom Hotel. Als wir auf die Straße traten, wurden wir fast von einem Automobil gestreift, das in schneller Fahrt heranjagte und vor dem Hotel je abbremste. Naja, Automobil ist ein bisschen übertrieben. Es war ein Kleinwagen, eine Voiturette der Firma de Dion Bouton. 3 Pferdestärken, 1-Zylindermotor, Platz für 2 Personen plus Gepäck. In diesem Wagen war allerdings nur eine Person und ein Koffer, den ein Page ins Hotel schleppte. Der Fahrer stieg aus, nahm Brille und Lederkappe ab und entpuppte sich nicht nur als Fahrerin, sondern auch als gute Bekannte. Madame Maigret! So sieht man sich wieder, meine Herren. Wie geht's denn so? Ça va, wie der Franzose sagt. Was führt Sie nach Grenoble, Madame? Berechtigte Frage. Vor einer Woche erst hatten wir uns von der Privatdetektivin Maigret verabschiedet in Monte Carlo. Sie war dem Professor im Mordfall Manolescu zur Hand gegangen und hatte dann vorgehabt, nach Paris zurückzukehren. Und das habe ich auch getan, meine Herren. Aber 2 Tage später habe ich meine Sachen gepackt, bin in die Pucelle gestiegen und ab nach Grenoble. Pucelle? Meine Voiturette. Ich nenne sie so nach der Jungfrau von Orléans. Weshalb, Madame? Weshalb, Professor? Ich bin eine Frau. Ich bin Französin. Sie missverstehen mich, Madame. Weshalb sind Sie nach Grenoble gefahren? Hier braut sich was zusammen, Professor. Ich habe sichere Informationen, dass die Mord GmbH vor kurzem eine ihrer besten Kräfte nach Grenoble geschickt hat. Das Büro für außergewöhnliche Maßnahmen zu Paris, allgemein bekannt als Mord GmbH, war spezialisiert auf 100-jährige Erbonkel, lästige Ehepartner, unangenehme Vorgesetzte. Solche störenden Elemente räumte das Büro gegen hohes Honorar aus dem Wege. Gründlich, effizient und so diskret, dass die Polizei weder Auftraggebern noch Ausführenden auch nur das Geringste nachweisen konnte. Vorher hat ein Mitarbeiter der Mord GmbH in der Nationalbibliothek geforscht. Über Hannibal, über die Alpen und über Elefanten. Was Sie nicht sagen, Madame. Eine überaus aufschlussreiche Information. Und als ich dann noch erfuhr, Brissac sei in aller Eile nach Grenoble aufgebrochen... Brissac? Wer ist Brissac? Er nennt sich Privatdetektiv. Ah, ein Kollege von Ihnen, Madame. Oh nein, Professor, kein Kollege. Brissac ist das schwarze Schaf unserer Branche. Ein Mann von sehr fragwürdigem Ruf. Ein Mann, der es mit Gesetz und Gewissen nicht allzu genau zu nehmen pflegt. Sie kennen ihn, Madame? Oh, nicht persönlich. So einem Typ geht man besser aus dem Weg. Ja, und da wollte ich doch mal sehen, was hier gespielt wird. Vielleicht fällt ja auch für mich was ab. Und Sie, Professor, was... Später, Madame. Sie logieren wie wir im Grand Hotel Prima? So ist es, Professor. Stellen Sie sich um, mein lieber Hedge, wie spät ist es? Genau 9.21 Uhr, wenn's recht ist. Stellen Sie sich um 11 Uhr in meiner Suite ein, Madame. Wir haben Wichtiges zu besprechen. Der Platz an der Rennbahn präsentierte sich öde und menschenleer. Nur ein paar Halbwüchsige lungerten müde herum. Petroleumfunzeln warfen spärliches Licht auf drei bunt bemalte Wagen unter dem großen Schild Arche Noah, gigantische Menagerie und Tierschau, die Wunder der Zoologie, lehrreich, amüsant, interessant. Eintritt 50 Centimes, Kinder und Soldaten die Hälfte. Die Kasse war nicht besetzt. Wir legten ein Francstück aufs Fensterbrett. Im Wagen daneben eine Tür mit der Aufschrift »Zur Tierschau bitte eintreten«. Das taten wir. Auf den ersten Blick gab es nicht viel zu sehen. Käfige rechts und links, einige Strohballen. Und ein kleiner brauner Inder in Turban und heimischen Wickelhosen, der lustlos heranschlurfte, um seines Amtes als Explikateur zu walten. So heißt das in Menageriekreisen. Damen und Herren, willkommen bitteschön in Arche Noah, gigantische Menagerie und Tierschau, die Wunder der Zoologie, lehrreich, amüsant. Interessant, wir kennen das Schild. Damen und Herren, folgen bitteschön zu dieser Käfig, worin befinden sich grauselige Pythonschlange von ungeheurer Ausmaß. Wo? Ich sehe nichts. Geduld. Bitte schön, Damen und Herren, Geduld. Ein wenig stochern, nicht stock. So, ja. Und schon kommen heraus aus Stroh grauselige Pythonschlange. Misst sich Untier von Scheitel bis Zeh 20 Meter, wenn ist ausgewachsen. Lächerlich. 20 Meter, Zentimeter, meinen Sie? Ist, bitteschön, diese grauselige Pythonschlange grauselige Baby-Pythonschlange. Frisst sich Büffel und Hirsch bei lebendigem Leib. Frisst sich auch Mensch, wenn fängt, im Dschungel. Geht bitteschön weiter, Damen und Herren. In diese Käfig hier wohnen unerhört seltsame Tiere aus Afrika. Heiße mit Name... Chamäleon. Sagen Sie mal, lieber Freund, haben Sie in Ihrer gigantischen Tierschau denn nur Kleinvieh? Wo sind die Löwen, die Tiger? Zwei leibhaftige Elefanten, Herrscher der Steppe, in eigene Wagen, bitteschön. Wollen Sie, Damen und Herren? Danke, Magnum und Piccolo kennen wir schon. Sind Sie der Besitzer dieser Menagerie, guter Mann? Oh nein, ich nicht, Prinzipal. Ich nur angestellt, arme Hindu, heißen Hare Krishna. Prinzipalin sein Madame Noah. Und wo finden wir Madame Noah? Den Kassewagen, bitteschön, Damen und Herren. Madame Noah war eine enorme Dame von ungeheurem Ausmaß. Nicht nur wie die grauselige Pythonschlange vom Scheitel bis zum Zeh, sondern auch rundherum. Ihre Fülle hatte sie in einen bunt geblümten Schlafrock gezwängt. Ihr übernatürlich blondes Haar war auf gewaltige Wickler gedreht. Offensichtlich hatte sie gerade vor, ins Bett zu gehen. Darauf deutete auch der cognacfarbene und cognacduftende Schlummertrunk im Wasserglas, den sie sich zu Gemüte führte. Zunächst wollte sie uns nur kurz und barsch an der Tür abwimmeln, aber als ich mich vorstellte, wurde sie umgänglicher. Ah, Reporter, Sie werden einen wunderschönen Artikel über die Arche Noah schreiben. Unsere gigantische Menagerie und Tierschau. Sie werden ein Bild von Madame Noah bringen. Gigantische Prinzipale. Bitte? Über zwei Seiten, Madame. Bier, junger Mann. Also, was wollen Sie wissen? Wenn Sie gestatten, Madame, werde ich die Fragen stellen. Was ist das nächste Ziel Ihrer Menagerie? Pontcharrat, Monsieur. Morgen brechen wir auf. Aha, nach Pontcharrat werden Sie, wie ich vermute, Pierre, Saint-Jean de Maurienne und Modane aufsuchen. Ganz recht, Monsieur. Und darauf? Fahren wir nach Italien, Monsieur. Das tun wir jedes Jahr im Frühsommer. Auch die Italiener sollen das Vergnügen haben, die Wunder der Zoologie zu genießen. Gewiss, gewiss, Madame. Verstehe ich Sie recht? Sie begeben sich in jedem Frühsommer mit der Menagerie über die Alpen nach Italien? So kann man das eigentlich nicht sagen, Monsieur. Bisher sind wir nämlich immer mit dem Schiff gefahren, von Marseille nach Genua. So, und in diesem Jahr... Versuchen wir das mal auf dem Landweg. Weshalb, Madame? Weshalb? Geschäft, Monsieur. Wir wollen unsere Tiere in den Bergdörfern zeigen. Das ist ein ganz neues Publikum. Was wollen Sie zeigen? Einige wenige minderwertige Kleintiere? Besitzen Sie keine wirklichen Attraktionen? Giraffen, Kamele, Raubtiere? Oh, doch, Monsieur, das haben wir alles, aber nicht hier. Der Weg durch die Berge ist für die großen Tiere zu beschwerlich. Ah. Wir haben sie mit dem Schiff vorausgeschickt. Zu beschwerlich für die großen Tiere. Aber die größten, Ihre beiden Elefanten, nehmen Sie mit über die Alpen. Seltsam. Was wollen Sie denn, Monsieur? Irgendetwas müssen wir den Leuten ja bieten. Es ist spät, Monsieur. Also, wenn Sie keine weiteren Fragen haben... Apropos, Madame, Ihnen fehlt doch jetzt ein Elefantenwärter. Leider, Monsieur. Der arme Pierre Dupont hat uns ganz plötzlich verlassen. Ja. Ein Jagdunfall. Sagt die Polizei. Sie brauchen Ersatz, Madame. Oh, dringend, Monsieur. Aber wie soll ich in Grenoble einen Elefantenwärter auftreiben? Mein Freund, Monsieur Hedge, ist nicht nur Reporter, Madame. Er ist auch ein ausgewiesener Elefantenexperte. Was? Ich? Und er ist billig, Madame. Er verlangt keinen Lohn, ist mit Kost und Logis zufrieden. Was meinen Sie? Ja, wenn das so ist... Was soll das, Professor? Später, mein lieber Hedge, später. Bitte? Wann werden Sie sich morgen auf den Weg machen, Madame? Früh, Monsieur. Um 7. Monsieur Hedge wird sich pünktlich einstellen. Typisch Professor van Dusen. Da denkt man an nichts Böses, assistiert so ein bisschen herum und plötzlich ist man Aushilfs-Elefantenwärter bei einer wandernden Menagerie, ohne dass man auch nur gefragt wird. Ich war richtig sauer, als wir zurück zum Hotel wanderten. Das konnte er mit mir nicht machen. Oder doch? Sehen Sie es positiv, mein lieber Hedge. Sie werden eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben und bei dieser Gelegenheit zudem Ihre zoologischen Kenntnisse vertiefen. Darauf kann ich gut verzichten, Professor. Und darüber hinaus werden Sie in einem komfortablen Wohnwagen durch die malerische Szenerie der Hochalpen fahren, in Gesellschaft der schönen Estelle Dupont. Selbstverständlich müssen Sie sich einen Künstlernamen zulegen, mein lieber Hedge. Wie wäre es mit Hucciacci? Gesundheit. Und jetzt mal ernsthaft, Professor. Warum haben Sie mich dieser Madame Noah als Elefantenwärter angedient? Was erwarten Sie von mir? Nichts Spezifisches, mein lieber Hedge. Halten Sie Ihre Augen offen, Ihre Ohren und nicht zuletzt Ihre Nase. Meine Nase? Haben Sie es nicht bemerkt? Madame Noah duftete aufs Frivolste nach Fleur du Mal. Wie übrigens auch allerdings in geringerem Maße jener kuriose Hindu. In diesem Fall riecht jeder und jede nach Fleur du Mal von Fior. Zeit, dass ich mir auch ein paar Tropfen aufs Taschentuch tue. Wen verdächtigen Sie eigentlich? Hare Krishna, Madame Noah, Estelle? Die gesamte Arche Noah ist verdächtig, mein lieber Hedge. Weshalb schlägt sie Hannibals Route durch die Alpen ein? Ausgerechnet in diesem Jahr. Ausgerechnet dann, wenn Sir Patrick Lafferty den gleichen Weg verfolgt. Warum führt sie als einzige Großtiere zwei Elefanten mit sich? Zufall? Wohl kaum, mein lieber Hedge. Die von Madame Noah vorgebrachte Begründung ist mehr als fadenscheinig. Beim notorischen Geiz der hiesigen Bergbewohner steht auf dem Wege keinerlei Profit zu erwarten. Nicht einmal eine Amortisierung der erheblichen Kosten, welche mit einer mehrtägigen Reise durch die Alpen verbunden sein durften. Vergessen Sie im Übrigen nicht den Mord an Pierre Dupont, und die in diesem Zusammenhang hochwichtigen Informationen, welche wir Madame Maigret verdanken. Besagte Informantin erschien pünktlich um 11 und wurde nun ihrerseits informiert. Van Dusen setzte sie kurz über das ins Bild, was sie nicht wusste. Über die Wette im Globetrotter-Club, die verdächtige Menagerie Arche Noah, den mysteriösen Tod des Pierre Dupont. Nur ein Schuss, Professor? In die Schläfe, Madame. Vermutlich aus einem Kleinkaliber-Karabiner Typ Winchester 22, Automatik, Modell 1903. Mit abnehmbarem Lauf. Die Waffe, die von den Killern der Mord GmbH vorzugsweise benutzt wird. Präzis, unauffällig, leicht zu transportieren, passt zerlegt in jeden Koffer. Damit steht fest, der Mord an Pierre Dupont wurde von jener erstklassigen Kraft der sogenannten Mord GmbH begangen, welche sich ihrer Mitteilung zufolge Madame seit kurzer Zeit im Raum Grenoble aufhält. Völlig klar, Professor. Aber warum? Warum bringt ein bezahlter Mörder einen harmlosen Elefantenwärter um? Warum? Weil Dupont rothaarig war, ganz einfach. Wenn das kein Grund ist. Mein lieber Hedge, Sie wirken verwirrt. Ist das ein Wunder, Professor? Ich habe ja schon viele geheimnisvolle Fälle mit Ihnen erlebt, aber der hier schlägt alles. Ein Elefantenwärter wird erschossen, weil er rote Haare hat. Alle Beteiligten riechen nach Fleur du Mal. Ich nicht. Ich bevorzuge Mysteria von Malbern. Eine verdächtige Menagerie zieht aus verdächtigen Motiven auf Hannibals Spuren durch die Alpen und ich muss mit als Elefantenboy und kriminologische fünfte Kolonne. Monsieur Caprice malt Murmeltiere, Mademoiselle Renard sucht Edelweiß, ein halbseitner Privatdetektiv schleicht herum, in den Felsen lauert ein Profikiller. Sir Patrick Lafferty reitet auf einem Elefanten für 12.000 Francs über die Berge und Mr. Blott, sein Konkurrent, ist spurlos verschwunden. Keineswegs, mein lieber Hedge. Ja, wissen Sie denn, wo er steckt, Professor? Selbstverständlich weiß ich das. Und was die übrigen von Ihnen angesprochenen Rätsel betrifft, so ist mir auch Ihre Lösung nicht unbekannt. Ich muss allerdings eingestehen, dass ich die ein oder andere Verknüpfung, das ein oder andere Detail mir noch nicht zur vollen Gänze enthüllt haben mag. Aus diesem Grunde wird Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen dem Beispiel der übrigen Mitwirkenden folgen und ebenfalls auf Hannibals Spuren die Alpen überqueren. Ohne Ihren Begleiter und Assistenten, Professor? Sie sind doch nah, mein lieber Hedge. Außerdem, davon bin ich überzeugt, wird Madame Maigret Sie aufs Effizienteste vertreten. Mit Vergnügen, Professor. Der zweite Platz in der Pucelle steht zu Ihrer Verfügung. Montag, 23. Mai 1904. Früher Vormittag. Die Sonne geht auf über den Kämmen der Alpen. Die Strahlen streifen die Straße von Grenoble nach Pontcharrat, auf der eine höchst ungewöhnliche Karawane des Weges zieht. Ihr Kernstück sind die drei bunten Wagen der Menagerie Arche Noah. Zwei davon werden von je einem Paar kräftiger Gäule gezogen. Vor dem dritten, den übergroßen Wagen, sind vier Pferde gespannt. Und die haben jede Menge zu tun, denn im Wagen befinden sich Magnum und Piccolo und Hutchinson Hedge, der kräftig Heu schaufelt und vor sich hin flucht. Das ist doch zum Kotzen. Auf dem Bock sitzt die schöne Estelle Dupont. Die beiden anderen Wagen werden kutschiert von der Prinzipalin Madame Noir persönlich und von Hare Krishna, dem undurchsichtigen Hindu. Weit voraus trabt Hannibal, Sir Patricks Elefant. Auf seinem Rücken thront sein Herr aufrecht und stolz, jeder Zoll ein irischer Baronet. Ein gutes Stück dahinter quält sich Mademoiselle Renard im Sattel eines Fahrrads voran. Reisetasche und Botanisiertrommel hat sie auf den Gepäckträger geschnallt. Während sie energisch in die Pedale tritt, schweift ihr Blick nach rechts und links ins Gelände auf der Suche nach Alpenpflanzen. Monsieur Caprice hat sich für einen Augenblick am Straßenrand niedergelassen. Neben ihm liegt seine Staffelei noch in der Leinenhülle. Die Murmeltiere haben sich bislang rar gemacht. Am Ende der Karawane, gleich hinter dem Elefantenwagen, fährt eine Voiturette. Nicht als Schlusslicht, vielmehr als Höhepunkt und Apotheose. Darin befinden sich, neben diversen Gepäckstücken, zwei mit Brillen, Mützen und Staubmänteln vermummte Gestalten. Eine bedient das Steuer, die andere trägt aus einem Buch vor, das sie sich trotz des Fahrtwinds vor die Nase hält. Da Hannibal die Alpen erreichte, entsetzten sich seine Soldaten auf der Höhe der Berge, welche fast bis an den Himmel ragten. Sie staunten über die elenden Hütten, das vor Kälte zusammengeschrumpfte Vieh, die langhaarigen, verwilderten Menschen. Werfen Sie Ihr Buch aus dem Fenster, Professor. Sehen Sie sich um. Die Berge, die Wiesen, die Kühe, die Sonne. Ist das nicht herrlich? Aber beste Madame Maigret, ich lese Livius. Buch 21, Kapitel 32. Als nun das Heer in die Berge vordrang, bemerkte Hannibal, dass die Bergbewohner die vor ihnen liegende Höhe besetzten. Es wurde schon dunkel, als wir nach einer Fahrt von gut 40 Kilometern immer bergauf in Pontcharrat ankamen. Im einzigen Gasthof des Örtchens, der sich großspurig Hôtel du Commerce nannte, versammelten wir uns am Speisetisch zum wohlverdienten Abendessen. Reichen Sie mir das Salz, mein lieber Hedge? Ja, bitteschön. Danke. Nun ist Ihnen etwas aufgefallen. Oh ja, Professor. Sehr schön. Und was? Dass der Job eines Elefantenwärters ein hartes Brot ist. Mir tun alle Knochen weh. Ach je, armer Hackschlüssel. Morgen geht es schon leichter, glaub mir. Und dann fangen wir mit der Dressur an, ja? Oh, da freue ich mich. Ich zeig dir ein paar Tricks. Das Schicksal hat es nicht gut gemeint mit Octave Caprice, Mesdames et Messieurs. Octave Caprice hat sich redlich bemüht. Octave Caprice ist gelaufen, Octave Caprice ist geklettert, Octave Caprice hat gesucht und gespäht. Doch, hélas, kein Glück für Octave Caprice, kein Murmeltier für Octave Caprice. Und wie ist es Ihnen ergangen, geschätzte Mademoiselle Renard? Wie Ihnen, Monsieur. Meine Botanisiertrommel ist noch leer. Aber das wird sich hoffentlich schon morgen ändern. Das wünsche ich Ihnen. Wo werden Sie Ihren Hannibal heute Nacht unterstellen, Sir Patrick? Nicht bei mir. Nicht in meinem Elefantenwagen. Afrikaner und Inder vertragen sich nicht. Ach. Ich dachte an den Pferdestall hinter dem Gasthof. Gute Idee, Monsieur. Während alle anderen sich stärkten, blieb Hare Krishna im Wagen und erläuterte zwei rotznasigen kleinen Mädchen und einem stocktauben Greis die Wunder der Zoologie. Hat sich Chamäleon magische Fähigkeit, äußerliche Farblichkeit zu veränderlichen? Wenn aufsteht an Morgen, ist grün, wenn essen an Mittag, ist rot und ist gelb, wenn geht zu Bett in Abend. Kommen bitte schön weiter, Damen und Herren, zu possierliche kleine Kapuzineraffe von südliches Amerika. Als ich es mir etwas später auf den Heuballen im Elefantenwagen bequem machte, zog ich Bilanz. Bisher keine besonderen Vorkommnisse, dachte ich. Wenn es so bleibt, wird es eine ruhige, normale Bergtour. Ich hatte ja keine Ahnung, was die nächste Zeit bringen sollte. Noch in derselben Nacht ereignete sich der erste jener mysteriösen Zwischenfälle, die uns bis zum Ende der Reise in Atem hielten und die schließlich kulminierten in einem zweiten Mord und in dem legendären Wettrennen der Elefanten von der Passhöhe des Col de Clapier zur italienischen Grenze. Vom Turm der Kirche in Pontcharrat hatte es gerade zwei geschlagen, als ein mir sehr vertrautes Geräusch die Stille der Nacht durchdrang. Halt! Bleib stehen, Schurke! Professor van Dusen auf Hannibals Spuren.